Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Podcasts sind wie Autos. Sie verpesten die Umwelt. Und deswegen haben wir gedacht, wir verpesten heute nicht alleine, sondern wir haben unsere besten Freunde dabei. Ich habe meinen hier sowieso immer da, Robin Blase, aber wir haben noch die besten Freundinnen wieder am Start. Und die sind die Lamborghinis unter dem Podcast, muss man einfach so sagen. Und deswegen haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 25, 30 Litern. Ja, du vielleicht. Ja. In der Stadt und auf kaltem Motor zum Bäcker gefahren. Ja, schön, dass ihr beide wieder da seid. Stellt euch ganz kurz noch stimmendlich, namentlich vor, damit die Leute euch vielleicht auseinanderhalten können. Also ich bin Max und weil du gerade gesagt hast Lamborghini, ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad gefahren und schön bei Eisesglätte gestürzt. Jawohl, so bin ich hergekommen. Hab damit gerechnet. War Eisesglätte? Aber du hast heute auch an deinem Auto herumschuppern müssen. Ja, ich bin so spät gekommen, weil ich keinen Eiskratzer hatte und dann musste ich mit meiner Jacke das Eis von der Windschutzscheibe runterkratzen, bis irgend so ein Mann, das war sehr nachbarlich, im Prenzlauer Berg, kam jemand und meinte so, brauchst du einen Eiskratzer? Kam er so von hinten und hat seine Hand dann so gedrückt. Zusammen romantisch. Wir haben uns umarmt und er hat mit seiner Jacke mitgeholfen. Let it go. The time of my life. Oder so. Ja, wir haben heute mehrere Themen, unter anderem, ich glaube, den größten Shitstorm des ganzen Jahres und der kommt jetzt extra zum Schluss. Und ich bin involviert, was eine Überraschung. Dann haben wir ein paar schöne Headlines. Wir reden vielleicht nochmal ganz kurz über den Abschluss der Tour. Und was haben wir noch? Wir haben ganz viele spannende Headlines. Der Hund, also der Hund von Alinity, es ist eine Streamerin, der hat ganz besondere Sachen gemacht. Mhm. Darüber reden wir gleich. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist BookBeat. Wer hätte das gedacht? Endlich wieder. Das Netflix der Hörbücher. Wenn ihr Bock auf Hörbücher habt, egal welches Genre, BookBeat hat so gut wie alles. Unter anderem jetzt ganz neu die Känguru-Chroniken. Die wollten wir euch eigentlich schon vor ein paar Wochen vorstellen, denn auf einer der, wo waren wir? Ich glaube, Stuttgart, wo wir auf der Tour waren, hatten wir hinten beim Q&A jemanden, der uns die Frage stellte, kennt ihr diesen Pinguin? Oder? Es war doch diese Frage. Genau. Ja. Und wir lasen die vor und waren beide sichtlich verwirrt, alle lachten und hinterher kamen dann mehrere Leute zu uns. Ja, kennt ihr denn die Känguru-Chroniken noch nicht? Meine Nichte liest die tatsächlich. Und ich sagte so, nee, ich habe schon davon gehört. Und einer aus dem Publikum sagte, ja, dann könnt ihr euch das ja bei BookBeat anhören. Und dann hatten wir geschaut und leider nicht gefunden. Jetzt gibt es das aber. Jetzt ist es das da. Heißt, ganz Robin, heute Abend können wir uns direkt bei BookBeat die Känguru-Chroniken endlich anhören und erfahren, was dieser Pinguin denn jetzt eigentlich soll. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das tun, bevor der Film ins Kino kommt. Das stimmt, es gibt ja einen Film. Genau. Also ich glaube, da sollte man sich das vorher einmal anhören. Ja. Genau, ab 9,99 € und bei bookbeat.de/Lästerschwester mit AE oder mit dem Code Lästerschwester mit AE könnt ihr es 30 Tage gratis testen und wie gesagt, nicht nur Känguru-Chroniken, sondern ganz, ganz viele andere Hörbücher euch anhören. Wundervoll. So, haltet euch fest, wir haben diese Woche ein paar Schlagzeilen gesehen, wo wir beide dachten, wow, diese Probleme bewegen also die Welt. Mhm. Bei uns im Büro hatte ich dadurch gehört, weil ein Kollege durch die Räume lief und war ganz empört und sagte so, Leute, habt ihr diese Geschichte gehört von, wie lautet die? Betrunkener Waschbär auf Weihnachtsmarkt erschossen. Was? Habt ihr das gehört? Habt ihr das mitbekommen? Nein. Oder in welchem Land? In Erfurt. Im Land Erfurt. Ja. Auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt ist ein Waschbär durch die Gegend getorkelt, der offenbar zu viel am Glühwein herumgeschnuppert hatte und hat sich da... Er hatte keine Scheu mehr, der ist wirklich einfach auf Passanten zugegangen, hat an denen geschnuppert. So machen, ne? Ja, wir hatten auf der Tour hatten wir ein Video da gefunden, weil die Erfurter Nachrichten hatten den gefilmt, wie er dann so wirklich so ganz gemütlich schunkelt er dann da an der Straßenbahnhaltestelle an so einer Omi vorbei. Ja, man hätte Davids Gesicht auf den Waschbär deepfaken können und es wäre kein Unterschied gewesen. Es wäre kein Unterschied, so jeden Freitagabend oder Samstagmorgen sieht das bei mir so aus, wie ich dann an der Straßenbahnhaltestelle zwischen Omis liege. Eigentlich ein schönes Szenario, ne? Also auch so ein Waschbär, der betrunken ist, es ist eigentlich das Szenario für Weihnachten, finde ich. Für Weihnachtsmarkt. Und dann wurde er erschossen. Ihr wart nicht zufällig in Erfurt auf Tour und habt das selber erledigt. Das haben wir auch nicht so ganz. Doch, ich habe es inzwischen nachgelesen. Also er wurde wohl erst. Weil er betrunken war. Nein, weil Stäuber da war. Erst das Ordnungsamt, dann die Feuerwehr und die Feuerwehr hat ihn dann in ein Tierheim gebracht, weil sie gesagt haben, der muss ja versorgt werden, der arme Waschbär. Dann hat ihn jemand erschossen. Der hat da richtig krass gewütet. Und dann, es gibt irgendwie in Erfurt, gibt es vier Jäger, die das Stadtgebiet gepachtet haben. Und auch dieses einer, Tierheim. Einer von, ja, ist aber das ganze Gebiet. Du darfst überall jagen, auch im Tierheim. Also auf engstem Raum durch die Gitterstäbe. Er hatte keine Chance. Der kam dann mit seiner Waffe da rein, hat ihn einfach erschossen. Nein. Doch, weil das nämlich irgendwie eine invasive Tierart ist und tatsächlich zum Abschuss freisteht. Der wollte einfach immer mal einen Waschbär schießen. Ja, nein, der wollte einen Waschbär essen, meine ich. Oh, dieses Arm. Aber der Jäger meinte wohl so, er hätte in der Woche schon drei andere erschossen, nur das wäre halt der erste Betrunkene gewesen. Also knallhart. Also stell dir mal vor, was für ein Drama das ist. Du becherst dir da einen rein, ganz gemütlich, und dann dieses Tier schön am Abschunkeln und plötzlich hast du eine Kugel im Gesicht. Das ist doch ganz tragisch. So endet so ein Partyabend. Das könnte man dann auch so wie diese Poster an der Autobahn, wo dann immer dran steht, so Alkohol, hier lachen sie noch und im nächsten Moment sind sie tot. Aber irgendwie hat die Geschichte mit Alkohol immer das gleiche Ende. Alkohol, da wird immer scharf geschossen am Ende. Oh, weia. Am Ende dröhnt der Schädel. Oh, oh Gott. Oh, aber der arme Waschbär. Mir tut er wirklich leid und ich finde es manchmal ganz schön knallhart, einfach so ein Tier also abzuschießen, peng. Und dann so, ja, ich habe jetzt ja auch schon mal vier andere abgeschossen in der Woche. Was hätte man denn mit dem machen können, alternativ? Hätte man den da irgendwo freilassen können? Auswildern vielleicht wieder, ich weiß nicht. Da gibt es keinen Glühwein, der wäre wieder zurückgekommen. Also klar, dass der, ne, es ist halt so abstrus, dass Menschen dann sagen so, in dem Gebiet, wo ursprünglich mal ein Wald war, da hat jetzt dieser Waschbär unser Gebiet invasiert. Du darfst hier nicht sein. Deswegen müssen wir den jetzt totschießen. So, und so wird es ja mit Tieren generell gemacht. Ob es jetzt ein Bär oder ein Wolf ist, alles muss sterben direkt. Also es erinnert mich an diese Stäuber-Geschichte vor, weiß ich, 10 Jahren. Mit dem Bär? Dem Problembär. Der Problembär, ja. Ja, und man hat ja herausgefunden, dass durch den Klimawandel die Tiere ganz andere Gebiete für sich jetzt erobern. Zum Beispiel Braunbären und Grizzlies und, ich glaube, Eisbären sind es jetzt, paaren sich zu neuen Bären, zum Beispiel. Dem Superbär. Dem Superbär. Schwarz-Weiß-Bären. Das ist die blödeste Kombo. Er hat in kalten Gebieten, wo er eigentlich weiß sein müsste, braunes Fell. Nee, und da entscheiden wir als Menschen, David, wie du gesagt hast, wo so ein Tier zu sein hat und wo nicht. Ich meine, wenn alle Menschen abgeschossen werden, wo sie nicht zu sein haben, dann gäbe es wahrscheinlich noch 5 von uns. Ja. Alle Eisbären und Waschbären schnappen sich Gewehre. Ja, das war aber nicht die einzige Headline, die wir diese Woche sehr lustig fanden. Robin hatte eine ausgegraben, die war noch absurder. Ja, Mann isst 120.000 Dollar Banane. Habt ihr das mitbekommen? Banane passt auf jeden Fall gut zu uns. Nee. Warum? Auf der Art Basel. Ach so, ja, stimmt. Ja. Auf der Art Basel gab es eine Kunstinstallation und zwar hatte jemand eine Banane mit Gaffertape an die Wand geklebt. Also würde ich jetzt eine Banane nehmen und hier einfach so rankleben. Ja. Würde jemand als nächstes reinkommen und sagen, dafür zahle ich 120.000 Dollar. Es haben mehrere Leute darauf geboten und jemand hat es dann für 120.000 Dollar ersteigert, dieses Kunstwerk. Und dann kam aber halt am nächsten Tag jemand rein und hat halt die Banane von der Wand genommen und sie aufgegessen. Eigentlich ziemlich gut, finde ich. Ja. Das ist auch Kunst. Ja, und das war es auch so. Also er beschrieb, er sagte, er sei Performance-Künstler. So, das ist also, Robin meinte dann so, der ist da rein, hat Hunger, frisst die Banane auf und sobald die Polizei kommt, sagt er so, ich bin Performance-Künstler. Und jetzt ist das noch mehr wert. Und die Polizei kam halt wirklich und hat dann danach die zweite Banane, die sie dann wieder hingeklebt haben, unter Polizeischutz gestellt. Denn der Künstler, der die ursprünglich gemacht hat, meinte dann, er wollte seine 120.000 Dollar noch sehen. Nee, du darfst einfach eine andere Banane an die Wand kleben, ist gar kein Problem. Das eigentliche Kunstwerk ist nämlich ein 14-seitiges Anleitungsmanifest, wie man die Banane an die Wand zu kleben hat, damit es quasi das originale Kunstwerk ist, weil die würde ja sonst auch irgendwann verfaulen. Und es gibt ein Zertifikat of Authenticity für den Ersteigerer, dass das die Originalklebebanane ist. Oh Gott, ähnlich wie der Fettfleck. Habt ihr von dem mitgekriegt, der mal in der Kunstausstellung in der Ecke war und dann wurde über Nacht geputzt und hatte den Putzfrau weggemacht? Und daher kommt doch der Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Ach, das wusste ich gar nicht. Kommt der wirklich daher? Ich glaube nicht. Aber es gab mal so einen anderen Fall, wo irgendjemand eine Banane, nicht eine Banane, eine Ananas meine ich, eine Ananas das verstehe ich schon mehr. Ins Museum gestellt hat und dann kam man eine Woche später wieder und hat ihm einen Glaskasten drumherum gemacht. Ja, ich finde das halt so geil, auch die Ansage, jetzt steht diese Banane unter Polizeischutz. Ich stelle mir das so richtig vor, wie die dann so das Ding umstellt haben mit Maschinenpistolen. Was ist da los? Ne? Aber derjenige, der die Banane ersteigert hat, hat sie am Ende nicht essen dürfen. Also es ist nicht so, dass er Hunger hatte, sondern es war ein anderer, der sich die einfach weggerissen hat. Ja, ich glaube, der Ersteigerer hatte kein Interesse daran, die Banane zu essen. Weil der möchte die bei sich zu Hause an die Wand kleben. Kleiner Tipp, Bananen kriegst du günstiger als für 120.000 Dollar. Also wenn du Multimilliardär bist und Kunst ersteigst, dann denkst du so, ach, eine Banane, 120.000 Dollar, ja, das kommt hin. Aber ich finde, das zeigt mal wieder ganz gut, was Kunst im Kern ist. Es ist eigentlich nicht mehr als ein Fokus unserer Aufmerksamkeit. Und je nachdem, wohin wir unsere Aufmerksamkeit fokussieren, das können wir dann als Kunst bezeichnen. Weil an sich ist es ein Wunderwerk, so eine Banane. Ne? Aber wir gucken uns sie nie an. Wir packen den Mixer, drücken rauf, fertig. Mhm. Und dann kombiniert mit dem Hässlichsten, was die Menschheit je hervorgebracht hat, nämlich mit Klebeband, ist das schon eigentlich was, das Schönste, eine der schönsten Sachen der Natur mit dem Hässlichsten, was wir Menschen hervorgebracht haben. Das ist Kunst an sich. Ne? An sich ist es... Ja, wobei, es gibt ja ganz viele, gerade Handwerker, die sagen, Panzertape ist auch schon Kunst in sich. Weil? Ja, weil das alles kann. Das brauchst du dich nur mal mit jemandem unterhalten, Bananen, der viel damit an die arbeitet. Wand kleben zum Beispiel. Dieses Zeug ist halt wirklich wie Industriekleber, das macht alles. So. Das hat schon ganze Autos wieder hergemacht. Das heißt doch deswegen Panzertape, weil die Deutschen im Zweiten Weltkrieg die Panzer damit verklebt haben. Nein. Oh. Ich glaube ja voll auf jeden Scheiß. Was wir halt sehr interessant fanden daran war, weil sich da ja ganz neue Möglichkeiten aufgemacht haben. Auf YouTube gibt es ja die Pranker, die halt alle möglichen quatschigen Sachen machen. Und dieses Jahr hatten wir tatsächlich, wir hatten es jetzt auch auf der Tour, haben wir den Anti-Web-Videopreis verliehen, wo wir die scheißigsten Leistungen des Jahres prämieren und hatten da eine Kategorie, wo unter anderem Pranker ausgezeichnet wurden, die... Es gab einen Bombenprank dieses Jahr. Oh, schön. Ja. Also vor allen Dingen ist er ja nicht der erste ganz gewesen. Ganz knapp vorbei am LKW-Prank und Weihnachtsmarkt. Der war so ganz knapp Ende letzten Jahres auch noch so in der Weihnachtszeit. Ja. Und der wurde aber dieses Jahr jetzt auf 2 Jahre Bewährung verurteilt, der das gemacht hat. Genau. Der ist quasi in ein volles Shopping-Center gegangen, wo Leute Weihnachtsshoppen waren und hat halt so viele Böller gleichzeitig gezündet, dass es sich anhört wie eine Bombenexplosion. In einem Mülleimer. Wow. Und ist auf 2 Jahre... Bewährung verurteilt. Eine Massenpanik entstanden. Es gab einen anderen YouTuber, Jones Jones, der ist mit Maschinenpistolen in einen Späti gegangen, um einen Prank zu filmen. Und der, dann der Späti-Besitzer wusste da Bescheid, aber halt niemand anderes. Niemand sonst. Alle Passanten, die draußen standen. Und die haben die Polizei gerufen. Polizei hat den Laden umstellt und Polizeieinsatz. Da ist jetzt keine strafrechtliche Verfolgung passiert. Ich glaube schon. Ja? Na, hoffentlich. Hat auf jeden Fall, also Ärger hat er auf jeden Fall bekommen. Ich weiß nicht, ob er irgendwie verurteilt wurde, aber da das war das glaube ich schon. Nicht, nee. Aber was mir dann einfiel, auch da kann man doch dann mit auf Performance-Kunst vielleicht einfach gehen künftig, wenn du... Ja, ich bin Performance-Künstler. Also, wenn er mit dem Waschbär zusammengegangen wäre, hätte das Guardians of the Galaxy sein können. Das wäre so dieses Duo gewesen, was dann da reinspringt. Also. Red nicht vom Waschbär, das ist noch traurig. Zu frisch. Was ist mit den Leuten los? War das jetzt auch zur Weihnachtszeit oder ist es im Jahr verteilt gewesen, diese Pranks? Nee, das war Jahr verteilt. Ja, wir hatten letztes Jahr, Ende letzten Jahres war der Bombenprank, dieses Jahr irgendwann war dieses Waffending und jetzt ganz frisch haben wir, ihr werdet es nicht mitbekommen, und den ersten richtig krassen Skandal, der YouTuber Yo Olli. Es war einer, der das schon eine ganze Weile macht, keine Videos mehr, weil YouTube seinen Kanal auch irgendwann gesperrt hat, weil der hat in Videos, ist der hin zu Mädels und hat gesagt, hey, wollen wir knutschen? So, es gibt mehrere von diesen Street-Performern oder ich will gar nicht Künstler sagen, die dann hingehen und sagen, na hier, ich gebe dir 100 Euro, dafür darf ich dir an den Arsch fassen. Und das war, glaube ich, in seinem Fall das Ding und er hat das bei Minderjährigen gemacht und deswegen gab es dann schon von YouTube die Sperre. Ja, und es gab auch wirklich so Videos, wo er halt Mädchen fragt, hey, wie alt bist du denn? Und dann sagt sie so, ja, 16. Ach, das geht noch. Und dann küsst sie ihn so. Ja. Nach und Gesetz, der hat aber nicht der auch hat, 16. Der nee. Hat, der jetzt stellte sich heraus, er ist jetzt, hat gerade einen Gerichtsprozess, dass er, ich glaube, in den letzten 2 Jahren hat er ein Auto gehabt, wo er hinten wirklich methodisch eine Matratze reingelegt hat, in die er junge Mädels gelockt hat, zwischen 14 und 16. Wow. Denen er gesagt hat, hey, ich bin YouTube-Star, willst du nicht mit zu mir ins Auto kommen? Und das ging von sexueller Nötigung bis hin zur Vergewaltigung. Ja. In 5 Fällen. Und er wird gerade, der Prozess läuft noch, ihm drohen 15 Jahre Haft. Ja, das ist Anfang 20 oder so. Ja. Also Reverse Vergewaltigung. Das ist der, also das ist der erste richtig heftige Fall, den wir in Deutschland da haben. Und ne, also da ist mit Performance-Kunst dann nicht mehr zu kommen, da macht man auch keine Witze mehr. Aber das ist halt echt, also das hat echt Ausmaße angenommen, auch wie man als Influencer glaubt, einfach meine Macht auch ausnutzen zu können über Jüngere und die sich dann wirklich davon verlocken und verführen lassen, dass jemand Reichweite hat. Es gibt in einem Gefängnis immer eine Hierarchie und ich glaube nicht, dass er so weit oben steht mit seiner Geschichte. Ja, in Amerika ist es ja tatsächlich so, in den amerikanischen Gefängnissen. In Deutschland Gefängnissen. Auch. Ja, also in Deutschland auch? Ich kenne ein paar, die im Gefängnis waren, also durch meine Arbeit nicht privat. Wow. Genau, Max ist ganz besonders. Und es gibt tatsächlich eine Hierarchie. Also die großen Familien sind immer relativ weit oben angesiedelt. Die Banden, die Rockerbanden, alle, die in irgendeiner Weise Verbrüderung oder Verschwesterung haben. Und die Einzelkämpfer sind da drunter. Und dann alles, was in Richtung Kinder und Minderjährige geht, ist ganz, ganz weit unten. Mhm. Und wenn du dann noch so ein Lauch bist und so Arme wie Spaghetti, dann ist auf jeden Fall nicht gut Kirschen essen da. Oh je. Aber da hat ja die YouTube-Zensur zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, aber mal wenigstens jemanden richtigen getroffen, weil was ja gerade passiert. An dem kam man dann auch nicht mehr vorbei. Nee, aber bei YouTube passiert ja gerade sowieso alles Mögliche, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Ja, ja, klar. Was die Zensur und diese, gerade in Amerika, glaube ich, ist es gerade ganz heftig. Aber ich weiß nicht, ob es noch deutsch ist. Inwiefern Zensur, was meinst du? Na, dass bestimmte Kanäle, also vor allem, also politisch ist mir es auch egal, so Kanäle, die sich eher so im rechten Raum jetzt nicht Nazi, sondern eher konservativ sind, wie Steven Crowder und sowas, dass die komplett von der Plattform verschwinden sollen und aber unter anderen Vorwürfen, also nicht, dass sie, weil der Content nicht angemessen ist in den Augen von YouTube, aber das sind vorgeschobene Gründe, keine trifft. Habe ich noch nicht gehört. Den Fall kenne ich jetzt nicht, aber eigentlich also ist das immer so eine Ausrede, die von denen kommt, weil YouTube tatsächlich überraschend offen ist. Also sozusagen, die haben eigentlich eher so eine Regel, dass sie halt sagen, so, das ist eigentlich wird YouTube eher mehr dafür kritisiert, dass sie gegen ganz viele Leute nichts unternehmen und haben jetzt gerade gestern ihre Hate Harassment Policy geändert, haben halt gesagt, sobald du halt anfängst, Leute wegen Rasse, Aussehen, Religion und so weiter halt immer und immer wieder anzugreifen, dann kriegst du Ärger. Es kann sein, dass der da jetzt da drunter fällt. Auch ein paar Deutsche könnte ich mir vorstellen, dass die da drunter fallen. Ja. Sie haben ein paar rechte Kanäle tatsächlich. Das ist jetzt gerade neu und das, also ich finde. Das ist dann auch richtig, ne? Das ist richtig, ja. Ja. Also Wir hatten tatsächlich diese Woche einen Shitstorm. Jawohl, der wievielte war das? Boah, bei mir weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Also ich glaube, große Shitstürme hatte ich in meinem Leben nur den. Scheißsturm finde ich auch schöner. Scheißsturm. Aber zu meiner Zeit bei Giga hatte ich mal einen, das war ein Sexismus-Shitstorm. Oder Stürmchen, würde ich fast eher sagen. War das auf eine Wahrheit begründet? Oder würdest du warst sagen, du Prankster? Der Das ist witzig, weil der in diesem Shitstorm, den ich jetzt hatte, kam dieses Thema nochmal auf, weil man sagen wollte, aber du hast doch damals auch. Das finde ich immer das beste Argument, von wegen so, ja, das ist scheiße, aber du warst doch auch mal scheiße, damals deswegen ist das weniger scheiße. Damals vor 7 Jahren hast du nämlich das und das gemeint. Also es war damals so, dass ich war ja Chefredakteur von Giga und wir hatten so externe YouTuber, mit denen wir zusammengearbeitet haben, weil wir es einfach nicht gestemmt bekommen haben, den ganzen Content auf YouTube auszurichten, hatten wir uns dann Leute eingekauft. Und ein Kanal, die uns beliefert haben mit Inhalten, war so ein Prank-Kanal. Es war einer der ersten Prank-Kanäle. Und die sind damals auf die Gamescom gefahren und haben dann sexistische Witze gerissen und ein paar Sachen gemacht, die aus heutiger Sicht absoluter Bullshit sind. Und damals saß ich aber da und war derjenige, an dem diese Videos vorbeigegangen sind. Also wir hatten jemanden, der sich um alle Videos gekümmert hat, der hat das angeguckt, hat gesagt, dann hat das mir geschickt, ich habe es mir angeguckt, also die Witze waren halt raus damit. Die Witze waren ziemlich dämlich, aber ich habe nichts Schwieriges daran gesehen. Und danach kam ein Shitstorm auf, weil das sexistisch war. Und dann haben wir quasi dieses ganze Ding abbekommen. Die Chefs kamen zu mir und sagten, ja, was haben denn die Leute alle? Ne? Also weil keiner im Büro, bis auf einige wenige, es gab dann intern auch so ein paar Konflikte, weil einige wenige sagten, ja, versteht ihr das denn nicht? Und die Chefs, ich, meinen anderen Mitarbeiter, keiner hat das richtig verstanden, bis auf ein paar. Und Durch diesen Shitstorm tatsächlich habe ich mich damals das allererste Mal mit dem Thema Sexismus auseinandergesetzt und erst gelernt, ja, dass das natürlich scheiße war. So, und ich habe damals gemerkt, wie tief verankert sexistische Strukturen bei jedem sind, weil das allgemeine Denken, ja, gar sozialisieren, ne? Ja, ja, also das, und dass ich damit aufgewacht, ich bin früher oft hier in Berlin an Plakaten vorbeigelaufen, wo da waren so diese typischen Werbeplakate, wo eine Frau sich auf dem Auto regelt, im Bikini, wäscht sich gerade und das ist eigentlich Werbung fürs Auto. Und dann stand dann, ab einem bestimmten Jahr, stand drunter sexistische Kackscheiße. Und ich habe mich immer gefragt, was wollen die denn? Das ist doch immer schon so gewesen, dass eine halbnackte Frauen für irgendwas geworben haben, für Unterwäsche zum Beispiel. Und das ist immer noch so. Ja, und aber das ist halt, die Gesellschaft hat sich insofern verändert, dass einfach klarer darauf aufmerksam gemacht wird, dass das eben eigentlich nicht normale Strukturen sein sollten, sondern es ist einfach nur immer schon so war, weil das Patriarchat das so vorgegeben hat und das ist halt mittlerweile als normal angenommen wird. Und ich habe mich, wie gesagt, damit viel auseinandersetzen müssen, auch durch diesen Shitstorm, habe viel dadurch gelernt und auch gesehen, wie, ne, also die Chefs bei uns, das waren Erwachsene, kluge Leute, meine Kollegen, wir alle haben das nicht gesehen. So, und erst heute ist das so. Und jetzt hatten wir quasi einen Fall, wo der Streamer Montana Black, schon mal gehört? So ein Vollprolet. Ich glaube, du hattest das neulich, als wir darüber gesprochen hatten, hattest du es ganz gut beschrieben. Es ist wie, als wenn einer von der 187 Straßenbande seinen eigenen YouTube-Kanal hat. Das so. Ist sehr nah dran. Ja. Also er hat, obwohl ich den 187 dann noch ein bisschen mehr zutraue, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, dieser Jesus hat auch mal einen Schwan verkloppt. Ich glaube, solche Leute, denen traue ich gar nicht zu. Aber im Grunde kann man so sagen, Goldkettchen, Unterhemd, Gesichtstattoos, es passt zumindest rein optisch ins Raster, obwohl das... Ne, ich glaube, das haben auch viele normale Leute. Also, ich will das gar nicht das soll gar nicht irgendwie so vorurteilsbehaftet sein. Ich finde das ziemlich mutig. Gesichtstattoos finde ich immer sehr mutig. Ich habe mich letztens mit ein paar unterhalten, Teamspeak, wo ich gespielt habe, und da habe ich gesagt, Montana Black, und habe den als Vollassi benannt und habe dann eine riesen Diskussion losgetreten. Und das stimmt ja auch nicht, weil anscheinend die auch als Normale den trotzdem nicht unterstützt haben, aber den gut fanden. Viele finden ihn halt sehr real, weil er einfach sagt, was er denkt. Und das ist in diesem Fall auch der Fall gewesen. Und wir haben ihn ja jede Woche bei uns, fast jede Woche, weil er zu Gast. Wir haben den Montana der Woche. Und viele Leute nervt das mittlerweile schon, dass wir so oft über ihn reden, aber das Ding ist halt, man muss dem Mann einfach mehr Reichweite geben. Nee, das Problem ist, er hat halt so eine große Reichweite. Ne, er erreicht halt 2 Millionen Leute in Deutschland und da sind halt echt viele Kinder darunter. Ja. Und er hat letztes Jahr unter anderem, er hat ein eigenes Buch rausgebracht über sein Leben und hat... Hat er das selbst geschrieben? Wahrscheinlich mit einem Ghostwriter. Also ich glaube nicht, dass er das... Ich glaube sogar der Co-Autor ist ja öffentlich auf dem Cover. Ja, glaube ich, ja. Und dann das gibt es auch als Hörbuch, und dieses Hörbuch ist das erfolgreichste Hörbuch des Jahres. Wirklich? Auf jeden Fall, die Reichweite, die der hat, ist so groß, dass wir, also speziell mein Problem ist damit, und das ist ja ein immer wiederkehrendes Thema in diesem Podcast, dass ganz viele sich ihrer Verantwortung entziehen wollen, und er richtet halt Worte und berichtet auch von Taten. Ne? Diese Woche war eine Sache, und in diesem ganzen Shitstorm ist eine Sache untergegangen. Er hat in einem Livestream zum Beispiel erzählt, nur mal so um einen Querschnitt seiner Person zu geben, dass er neulich im Casino saß. Er ist ja auch einer, der durch seine Casino-Livestreams stark in die Kritik geraten ist, weil er an die jungen Leute halt einfach Glücksspiel propagiert. Hat er auch noch eine eigene Casino-Webseite oder sowas? Ach, das weiß ich nicht. Nee, aber... Also, oder Kooperationsverträge mit denen? Genau, bei mir war er zum ersten Mal Thema, weil ich habe mal in einem YouTube-Video aufgedeckt, dass er tatsächlich... dass das verboten ist, was er da macht. Ja, das habe ich sogar gesehen. Er hat nämlich einen Werbedeal so um 3 Ecken, weil die ihm halt dann irgendwie auch Bonusgeld ausgezahlt haben oder sowas. Also auch irgendwie so ein bisschen versteckt gehabt mit einem Online-Casino auf Malta. Und die sind in Deutschland eigentlich nicht erlaubt, aber durch europäischen Binnenmarkt darfst du dann doch spielen. Wow. Aber was halt in Deutschland stark verankert ist, ist, du darfst sie nicht bewerben. Und das ist Werbung für unerlaubtes Glücksspiel. Und das ist nicht erlaubt. Und da hat er auch am Ende, glaube ich, relativ viel Ärger für bekommen. Okay. Ich glaube, sein Konto wurde gefändet und so ein paar andere Sachen. Also er hat halt, diese Woche war halt das Ding, dass er im Casino saß, hat gespielt und neben ihm saß eine Dame, die hat ihn wohl genervt. Und irgendwann nach mehrmaligem Ermahnen hat er dann wohl gegen ihren Stuhl getreten und sie ist vom Stuhl gefallen. Und das sagt er so im Livestream. Und er wird dann in diesen Livestreams von seiner jungen Zielgruppe gefeiert dafür. Und das ist so, ne, wie du sagst, ist Vollprolet. Ne, Jizzes wurde auch dafür gefeiert, dass er einen Schwan verkloppt hat von seiner Zielgruppe. Mhm. Und es ist natürlich, ne, da werden dann Väter wie ihr sagen so, wenn das meine Kinder mitbekommen. Ich glaube, das Problem tatsächlich bei sowas liegt woanders. Also viel früher, wenn du dein Kind nicht richtig emotional warm erziehst, und vielleicht es in asozialen Verhältnissen aufwächst, dann ist es überhaupt erst empfänglich für sowas, ja. Ja, das, und das Ding ist, wir haben mittlerweile schon auch Leute, die uns schreiben, immer wieder redet ihr über den und es nervt jetzt langsam. Ich denk mir dann immer wieder so, so funktioniert das aber nicht. Also wenn du diesen Podcast hier hörst, weil du zum Beispiel denkst, boah, ich find's voll geil, wenn die über Bibi lästern oder wenn die über Dagi B lästern, über Sami Slimani. Aber dann, wenn es um dein Idol geht, über jemanden, den du cool findest, dann ist es plötzlich nicht mehr okay. So funktioniert das aber nicht. Ne? Also, das heißt, ihr habt eine sehr hohe Überschneidungsrate von Montana Black Fans. Nein, David übertreibt das auch gerade. Das sind irgendwie drei Leute, die uns das geschrieben haben. Nee, das kommt jede Woche mittlerweile, wenn wir über ihn reden, einfach weil die Leute sagen, ihr redet zu oft über ihn. Aber das Problem wird ja nicht weniger. Was diese Woche passiert war, ist, dass er eigentlich was Gutes machen wollte. Er hat in einem Livestream erzählt, dass er früher sehr eifersüchtig war und dass ihm das auch eine Beziehung, glaube ich, gekostet hat, zumindest aber Ärger bereitet hat und dass er seine Meinung heute geändert hat. Und dann macht er eine Analogie auf, die sehr schwierig ist, denn er sagt, Leute, pass mal auf, ich erkläre euch das mal. Frauen sind wie Hunde. Und sagt dann, dass man Frauen, wenn man sie zu nah an der Leine hält, dass die dann irgendwann weglaufen wollen. Und wenn man aber die Leine länger lässt, dann kommen sie immer wieder. Und bisschen unglücklich gewählte Analogie, ne? Aber nimmt man dafür so eine Leine, die man so zurückziehen kann automatisch? Also wo man so auf Sorry, wir wollten das ja. Ich finde, das ist so eine Sache, die ganz viele Leute geschrieben haben. Bisschen unglücklich finde ich halt sehr problematisch, weil, ne, das ist Natürlich, geht nicht. Also das war auch ein Scherz, was ich gerade gesagt habe, weil das ist das schafft ein Sinnbild. Also A, muss man sich darüber Gedanken machen, wie cool das ist, Hunde an der Leine zu halten, das ist eine Sache. Aber das andere, Frauen mit Hunden zu vergleichen und dass man selber der Boss ist, weil in einem Hunde-Menschen-Verhältnis gibt es ja in den meisten Fällen Hierarchieverhältnis. Und das immer. Also, es gibt nicht in den meisten Fällen, der Hund ist immer dem Menschen unterstellt. Ja, weiß ich nicht. Also da geh mal zu so ein paar Hunden, die sich das Essen vom Tisch holen. Aber das eigentliche Eltern. Problem, was du ja wahrscheinlich deklarieren möchtest, ist, dass sich Kids das anhören und merken, was den sie bewundern, für ein Verhältnis zu Frauen lebt und dass das eben anscheinend ja, cool genau. ist. Und das ist absolut asozial. Also ich glaube, es sind zwei Probleme. Das eine ist einmal dieses, dass so ein Besitzverhältnis in irgendeiner Form oder eine Hierarchie suggeriert wird, egal was die eigentliche Aussage danach ist. Und das zweite Problem ist so ein bisschen, dass er halt sagt, dass er empfiehlt sozusagen, das Frauen zu erlauben. Also sozusagen, als wäre es überhaupt die Position eines Mannes, der Frau irgendwie zu erlauben, mal schnüffeln zu gehen. Ja. Ja. Sondern das, also die Frau kann machen, was sie will. So, das ist, warum ist das deine Dieses Recht muss man nicht erst einräumen. Es gab dann auch dieses Ding so, es entstand ein riesen Shitstorm. So auf der einen Seite, weil Leute, ich hatte das getwittert, diesen Ausschnitt, und dann gab es die sagten, das ist doch sexistisch, das ist misogyn, und die dann auch klar sagten, ne, viele Feministinnen hatten dann geschrieben, ich habe ein Recht darauf, als Mensch hat jeder ein Recht darauf, fremd zu gehen. So, dann kamen dann viele dann plötzlich wieder mit Moral. Moral hat aber in dem Punkt noch gar nichts damit zu tun. Ne? Weil ob Fremdgehen unmoralisch ist, ich glaube, es ging ja auch gar nicht ums Fremdgehen. Also ich habe das überhaupt nicht so interpretiert, als würde er mit Schnüffeln irgendwie meinen, dass er sagt, so, du musst die Frau auch mal fremdgehen lassen. Also das habe ich überhaupt nicht so verstanden, sondern einfach nur so sagen, du darfst ihr nicht verbieten, irgendwie sich mit Freuden zu treffen. Das hatten aber viele in der Diskussion. Das ist ja dann, bei so Shitstürmen ist ja dann immer so, es wird ja dann ein Riesenmonstrum daraus. Und irgendwann ist die Kernaussage völlig verfremdet. Ich hatte gestern den Podcast vom Haider und Klängern gehört. Brain Pain heißt der, sind Kollegen von uns. Die hatten da auch drüber gesprochen. Und der Haider meinte da, in dieser ganzen Diskussion ist auch meine Kernaussage, weil es ging dann irgendwie, das Wort Kernaussage kam überall immer wieder, weil einige Leute sagten, ja, aber der Montana, der wollte was ganz anderes sagen, der hat ja nur eine Metapher verwendet. Und auch bei mir war es dann so, dass ich wollte ja eigentlich nur sagen, guck mal, der Typ hat eine riesen Reichweite und das ist das, was er seinen Kids über Frauen sagt. So, es ging nicht darum, dass ich Leuten sagen wollte, guck mal, der ist ein Frauenhasser. Ich glaube gar nicht, dass der Frauen hasst. Ich glaube nur, dass das Problem bei diesem ganzen Thema ist eins, dass dieser, das ist ja eine ganz tief verankerte, wie wir eben schon besprochen hatten, dieser Sexismus ist ein ganz tief verankertes Ding, was viele Leute einfach gar nicht merken. Viele machen sich nicht bewusst, was kann das mit Menschen machen. Und ich habe das zum Beispiel mit einer Freundin neulich mal besprochen, die zum Beispiel sagte, dass auch ganz viele Wörter konnotiert sind mit schlechten Dingen. Nennt mir mal ein Wort, was euch einfallen würde, was eine schlechte Bedeutung hat, was mit einer Frau verbunden wird. Bitch. Weiblich. Sorry. Nein. Du kannst mal dem Thema. Aber David, was ich glaube ich. Nenn mir mal dieses eine Wort. Nee, ich glaube, du meinst, was negativ konnotiert ist. Nee, so ein ganz gebräuchliches Wort. Also ich nenne euch mal zwei. Mm-mm. Hurensohn zum Beispiel. Weil Hure ist immer die Frau. Ja, und der Sohn ist der Sohn einer Hure. Damit, es ist ein ganz typisches beleidigendes Wort. Pimpsohn. Es gibt noch ein anderes, Lästerschwester zum Beispiel. Ja, stimmt, sowas in die Richtung, wo genau, so eine weibliche genau, mit einer mit ein weiblicher Begriff wird mit einer schlechten Sache konnotiert. Na, das, ja, ich glaube, das ist schon, ist ja auch kein, ja. Das ist schon so offensichtlich, dass man es, glaube ich, nicht darunter ne, und Feministinnen kämpfen ja genau darum, dass solche internalisierten strukturellen Begriffe irgendwie verschwinden aus dem allgemeinen Bewusstsein, dass man das aber auf beiden auflöst. Seiten, ne? So wie ich es verstanden habe, ist ja Feministen genau auch wichtig, dass es nicht nur, dass es typisch weiblich, sondern dass es auch typisch männlich ist. So hatte ich zumindest, also ich glaube, klar, das ist also echter Feminismus. Nicht allen, aber vielen. Ja. Also gegen Sexismus zu kämpfen bedeutet ja auch, dass, ne, dass dieser, beide das, Richtung, es gibt es ja. In beide Richtungen. Ja. Ne? Und allein darum ging es mir, das darauf aufmerksam zu machen. Und das war auch der ganze Post. Also das war der ganze dazu Post. Sagen. Also es ist jetzt, ich habe nicht geschrieben, Montana Black, der Frauenhasser, sondern ich habe, das muss man sagen, es ist natürlich provokant und es stellt ihn auf jeden Fall einen Pranger. Und da gebe ich zu, das eröffnet keinen Diskurs. Ich glaube zwar ganz fest daran, dass ein Diskurs nicht möglich gewesen wäre. Also hätte ich Montana Black zum Beispiel privat angeschrieben und gesagt, du Montana, nicht cool, denk mal darüber nach, weil, dann glaube ich, wäre das wenig zielführend gewesen, zumal er solche Sachen sehr öffentlich postet und ich finde, dann muss die Kritik auch öffentlich stattfinden. Ja, klar. Weil ne, vorher haben ja, ich glaube, er hatte 20.000 Zuschauer. Diese 20.000 Leute erreiche ich nicht, wenn ich Montana Black das so sage und der dann am Ende überhaupt nicht dran darüber nachdenkt. Wobei das Spekulation natürlich ist, ob er darüber nachdenkt. Ja. Aber so schätze ich ihn nicht ein. Deswegen mache ich so einen Post öffentlich. Und da habe ich ja nichts anderes gemacht, zu sagen, das ist der Ausschnitt. Also ich habe einfach ihn nur sprechen lassen. Und das hat alles von alleine geregelt. Da steckt ja ganz tief verankert ein Stück weit ein respektloser Blick auf Frauen hinter. Also das weiß ich, kann ich für Montana Black nicht sagen, weil ich mich nicht tief genug mit ihm befasst habe. Aber ich erlebe das immer wieder, auch bei vielen Leuten, die in den Medien stehen, dass da so ein unterschwelliger, ich möchte nicht sagen Hass ist ein großes Wort, aber sowas Respektloses Frauen gegenüber unterschwellig durchwabert. Und ich habe das auch ein Stück weit. Jeder von uns hat das. Und in mir. Und ich glaube, das rührt aus einer instabilen Mutter-Sohn-Beziehung. Also ich frage mich immer die ganze Zeit. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass einfach die Gesellschaft ist so. Klar, das wird noch befeuert von der Gesellschaft. Aber ich glaube, der Ursprung liegt woanders. Also klar, die ganzen Muster werden dann aufgedrückt, ne? Und alles, wie du sozialisiert wirst. Aber ich glaube, der Ursprung in jedem Individuum liegt noch ein bisschen woanders. Ja. Viel, viel tiefer. Ich glaube eher in der Vater-Sohn-Beziehung oder Vater-Tochter-Beziehung. Also ich glaube, wenn ich jetzt als Elternteil beschreibe, ist es viel, viel wichtiger, welche Rolle nehme ich als Lebenspartner meiner Freundin ein, wie behandle ich sie im Alltag und was erleben meine Kinder und wie bin ich auch meinen Kindern gegenüber. Also ich glaube, dieses Rollenbild, was ich auch als Mann gegenüber meinen Kindern vermittle, wird am Ende auch dazu führen, dass entweder mein Sohn oder auch meine Tochter ein entsprechendes eigenes Bild von sich bekommen. Es ist, glaube ich, nicht ist natürlich beides, aber ich glaube fast, ist es wichtiger, wie verhält sich der Vater gegenüber vor allem seiner Partnerin. Und ich glaube, dadurch. Ich glaube, das ist ein gemischte Rechnung. Sowieso also, immer. Aber bei mir sehe ich das eine auf jeden Fall. Ich fand in dem Fall halt wahnsinnig erschreckend, wie viele Leute auch aus unserem Umfeld, also auch Leute, die wir kennen, von denen ich auch weiß, die sind eben keine, das ist zu einfach zu sagen, die sind alle Proleten, die das geschrieben, die dann Montana Black verteidigt haben. Denn das waren auch ganz viele, von denen wir wissen, dass sie es nicht sind. Und ich war erschrocken, wie oft dann kam, ja, aber das ist doch nur eine Metapher oder das ist doch nur und die Kernaussage ist doch eine andere. Und ich, ganz viele wollten mir dann erklären, was er denn eigentlich sagen wollte. Und ich habe immer wieder gedacht, warum macht ihr das? Jeder Schimpanse versteht, was er sagen will. Denn was er eigentlich sagen will, wird ja klar. Er hatte ich ja wie gesagt, er wollte eigentlich was Gutes irgendwie sagen. Er nutzt halt nur eine furchtbare Analogie. Und das herunterzuspielen, finde ich halt völlig falsch. Du kannst also ich weiß gar nicht, ob es die Analogie ist. Ich glaube, dass, also klar, was er sagen will ist, und also ich dachte immer die ganze Zeit, das ist so, so ein bisschen wie positiver Sexismus. Also sozusagen, der ist so in dieser Bubble aus Leuten, die halt so sind und versucht das ja denen zu erklären. Also er erklärt quasi im Livestream, ich weiß ja nicht, ob die aus der Auslöser irgendwie eine Frage von einem Zuschauer war oder sowas, aber er erklärt ja eigentlich gerade zu sagen, anderen Proleten, hey, übrigens, wenn du deine Frau die ganze Zeit kontrollieren willst, dann wird die abhauen, du musst deiner Frau auch ein bisschen Freiraum geben. Ich glaube, dass er in dieser Bubble aus wahrscheinlich vielen Zuschauern, die auch denken, sie müssten irgendwie ihre Freundin, ihre Frau irgendwie besitzen oder kontrollieren, denen sagen will, hey, das ist nicht cool, wenn du das machst, du musst dir diesen Freiraum geben, so als wäre es das Recht, aber in dem Mindset der Zuschauer ist es ihr Recht. Und deswegen versucht er sozusagen, ihnen das so zu erklären. Und ich finde es also, auch schwierig, dann auf Metapher zu klopfen. Ne? Also ich wollte ursprünglich, aber dann ist das Ganze schon völlig explodiert, wollte ich selber was bringen, ein Beispiel. Ich wollte erst noch schreiben, aber dann dachte ich so, dann brennt hier wirklich die Hütte, dann kann ich gar nicht mehr schlafen. Ich wollte schreiben, Montana Black-Fans sind wie Nazis. Die sind auch ihrem Anführer blind gefolgt. Einfach um zu zeigen, weil dann wäre wirklich Aufstand gewesen. Und dann hätte man sehr schön zeigen können, guck mal, eine Metapher ist nämlich nicht einfach immer nur eine Metapher. Da schwingt immer auch was mit. Eine Bedeutung, die jemand persönlich nehmen könnte. Und alle Montana Black-Fans hätten sich von dem Ding tief angegriffen gefühlt. Und dann hätte man das schön aufzeigen können. Ich wollte es nur nicht machen, aber ich glaube, dass es jemand, dann auch wieder keiner verstanden hätte. Aber jemand anders hätte hatte zu mir noch gesagt, überleg mal, was los wäre, wenn irgendjemand anderes sagen würde, Juden sind wie Hunde als Metapher. Das kannst du auch nicht bringen. Das sind so einfach so Sachen, die machst du einfach nicht. Und die machst du nicht vor so vielen jungen Leuten. Und also es war sehr skurril, dass das nicht verstanden wurde. Und es wurde dann aufgegriffen. Es war Lulis, falls ihr den seht, hat daraus was gemacht. Und irgendwann wurde daraus so ein riesen Ding. Die Bild-Zeitung hat darüber geschrieben. Und irgendwann ging es auch nicht mehr um den Kern. Es ging dann darum, um den Krieg der Filterblasen, um Twitter-Beef zwischen zwei großen YouTubern. Und es ging gar nicht mehr um die Sache. Es ging nicht mehr darum, dass um Sexismus und um eben. Also keiner der Artikel hat auch eben über internalisierte Strukturen gesprochen, sondern nur darum, der eine hat so viel Follower und der andere hat so viel Follower und dann haben sich, und das ist ja auch das Problem, Montana Black hat dann mich attackiert auf Twitter und ist dann offline gegangen. Also. Und ich bin so einer, ich bin leider sehr blöd, was das in der Hinsicht angeht, weil ich denke mir dann immer, in einer normalen Diskussion ist es ja auch nicht so, dass ich hier reinkomme in den Raum und sage so, Max, bist ein Arschloch. Und dann gehe ich raus, mach die Tür zu und du kannst nicht mehr antworten, sondern ich habe dann tatsächlich versucht zu diskutieren und mit 50.000 Leuten oder wie? So fühlt es sich an. Also es war dann wirklich, weil es ist dann wirklich das. Zwei Filterblasen knallen aufeinander. Was hat dich im Kern dazu bewegt, da noch zu diskutieren? Weil das ist ja eigentlich. Ich hatte letzte Woche einen Fall, da habe ich so einen Tag gehabt, wo es mir auf den Sack gegangen ist. Es war der Tag, wo Angela Merkel in Auschwitz war. Und unter dem Hashtag Auschwitz hat man so bösartige Sachen gelesen, dass ich dachte, so, jetzt reicht's mir. Diese ganzen Leute machen in ihrer kleinen Anonymität, sagen Sachen, die sind einfach furchtbar. Und habe dann angefangen, solche Sachen zu retweeten, damit Leute sehen, was solche, ne, muss man klar sagen, Nazis für Sachen, also Leute, die Angela Merkel denen gesagt haben, ja, wenn sie schon da ist, können sie auch gleich vergasen und solche Sachen. Also richtig bitteres Zeug. Und durch dieses Öffentlichmachen gab es zwei Leute, die, einer wurde gesperrt und der andere hat seinen Post selbst gelöscht. Das wird den auch in der Zukunft nicht, das wird den nicht menschlich verändern. Aber nur, dass dieser eine Post aus dem Internet verschwunden ist, war mir das wert. So, dass, mhm. dachte ich so, dass sowas geht nicht und das muss, da muss man drauf aufmerksam machen. Das sehe ich als digitale Zivilcourage an. Okay. Ja, da hat jeder, glaube ich, eine unterschiedliche Auffassung. Ich ja, ganz viele sagen immer, David Heine ist dann so, ist so wie so ein scharfer Hund, der geht auf alle los. Und ich finde, ich mache das gar nicht so, ich könnte das jeden Tag machen, weil so viele Dinge passieren, dass man sich. Aber macht dir das auch Spaß? Nee, also ich muss sagen, mich hat diese Woche sehr zermürbt. Also ich war, jetzt kam noch leider ein anderes Ding dazu, weil ich habe mich dann nach langer Zeit dazu hinreißen. Ich habe so 24 Stunden diskutiert mit jedem und es wurde ja immer beleidigender. Ne? Also Leute, die dann, du ekelhafter Hund, geh sterben. Also Leute, die mir den Tod gewünscht haben. Das ist ja, zwischen den ganzen halbwegs vernünftigen Diskussionen gibt es ja immer noch die Leute, die nur schreiben, du Hurensohn, du Arschloch. Die sind ganz schwach. Eigentlich übersieht man das, aber ich habe mich dann bei einem hinreißen lassen, der hat ein Bild gepostet, das war wirklich mitten in der Nacht, hatte der dann so Mimimi, so ein heulendes GIF gepostet und ich habe dann das eine Sache gemacht, die zum Beispiel der Typ von Tattoofrei ganz häufig macht, der bei Leuten, die so einen Blick in ihrem Thumbnail drauf haben, also in ihrem Profilbild, die so ein bisschen skeptisch gucken, repostet der ihnen quasi einfach nur ihr Bild zurück und habe nichts dazu geschrieben. Und dann stellt sich heraus im nächsten Post, der ist behindert. Der schreibt so, wenn ich gewusst hätte, dass du Behinderte beleidigst, ich habe dich immer gemocht, aber, und ich dachte so, oh Gott, was, der ist behindert? Und habe mir das Bild nochmal angeguckt, ich habe es nicht gesehen. Und aber warum fasst er das als Beleidigung auf? Das ist erstmal das eine. Also er hat impliziert, dass ich mit der, und das muss man dazu sagen, es ist, definitiv, wenn du so ein Bild, das habe ich hinterher dann auch, ist mir das dann erst aufgefallen, wenn du so ein Bild ohne Kontext postest, kann man annehmen, dass ich damit sein Aussehen an den Pranger stellen will. Ja, okay. Man muss sagen, dass ich schwöre, ich habe daran nicht gedacht, so, weil ich halt. Aber es ist auch interessant, was er für einen Blick auf sich selber hat. Dann ja, ich glaube, dass das natürlich mitschwingt. Er schrieb danach auch, weil ich hab mich sofort entschuldigt, weil ich dachte, ich habe in dem Moment sofort gedacht, okay, jemand, der behindert ist, hat sowieso mit solchen Sachen zu kämpfen dann häufiger und ich will auf gar keinen Fall jemanden verletzen. Also habe ich mich sofort entschuldigt, ob er, ohne zu wissen in dem Moment überhaupt, ob er behindert war. Er hat mir dann Beweisbilder von seiner Hand, die man auf dem Bild auch nicht sah, gepostet. Und fucking schrieb dann, mega. Und dann schrieb er dann darunter, dass ich würde ja nur darauf hinweisen wollen, weil er hässlich ist, weil er behindert ist. Ja, okay, also für ihn dann ist das aber auch sein Blick auf sich selbst. Genau, es ist sein Blick auf sich selbst und daraus machte dann die Gegenseite. Also Montana Black hat es geteilt, plötzlich haben mehrere YouTuber, die mich nicht leiden können, weil wir sie hier immer kritisieren, KuchenTV, Tanzverbot, Herr Newstime, haben das alle aufgegriffen, weil das ja offensichtlich ein gefundenes dann, ne? Fressen. David Hein macht auch mal einen Fehler und guck mal. Und plötzlich wurde aus der Diskussion, ist das, was Montana Black gesagt hat, sexistisch, wurde daraus David Hein beleidigt. Behinderte. Und ich kriege jetzt jeden Tag Hassnachrichten von Leuten, die schreiben, du beleidigst Behinderte, was fällt dir ein? Und ne, der Witz aber ist ja. Aber krass eigentlich, ne? Also man muss auch im Kern sagen, für die war es wahrscheinlich ein Gefühl von, der Spieß wird mal umgedreht. Ja. Und die Frage ist jetzt, die spannend ist, wie fühlt sich das an? Furchtbar. Also die, ich habe, weil ich mir normalerweise nicht zu Schulden kommen lasse und weil ich auch in dem Moment. Ich schwöre, ich saß da dann, als die Leute das anfingen. Montana Black wird sich dabei auch nichts gedacht haben. Ja, aber als die Leute das anfingen hinein zu interpretieren, dachte ich, wie kommt man dann darauf? Und dann haben mir ganz, ganz viele Leute Bilder gepostet von Montana Black, von KuchenTV, von Tanzverbot, die jede Woche, jede Woche ist natürlich übertrieben, aber die ganz, ganz häufig Leute mit ihren anhand ihrer Bilder und anhand ihres Aussehens. Und natürlich ist es dann naheliegend, dass diese Leute dann sofort daran denken, Moment, der postet das Profilbild, dann kann er ja nur eine Sache meinen. Weil sie das natürlich, für sie ist das Standard. Deren Blick auf die Welt. Ich habe noch nie jemanden beleidigt anhand seines Aussehens. Zumindest öffentlich, klar, ihr kennt das alle, in einem Streit kommt man vor und sagt, du fette Sau. So, man will jemanden dann verletzen, weil man wütend ist und dann sagt man solche Sachen. Zu seiner Freundin. Aber, wow. Zu wem hast du das gesagt? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Schlimmste, was mir rausgerutscht ist zu meiner damaligen Freundin, war du fotze. Das war auch schon sehr eklig, aber du fette Sau, wow. Okay. Ja, ich glaube, ich habe mal, also ich habe da schon auch erhitzt. So, wenn jemand im Bus nicht schnell erhitzt, dann wird es sofort fette Sau-Steiger. Online habe ich das auch dann mal sicherlich mal geschrieben, sodass ich dann so, ey Dickerchen, lass mich jetzt in Ruhe so einfach, weil, ne, muss man sagen, ich bin sehr emotional, ich bin dann auch so, ich kann dann nicht so richtig abschalten. Manche haben einen kühleren Kopf, den habe ich leider nicht. Und in so einer hitzigen Debatte, weil wenn du die ganze Zeit beleidigt wirst, und du wirst ja dann oft nicht nur von einer Person beleidigt, in so einem großen Shitstorm. Aber du brauchst es auch irgendwie, dass du da reingehst überhaupt. Ja. Es ist so, als ob man irgendwie immer wieder den Ohrfeigenhagel sucht und du so, da gehe ich jetzt mal rein, den hole ich mir jetzt mal ab. Ich muss sagen, ich brauche... Was denkst du, was du da gewinnen kannst? Nichts. Nichts. Das ist richtig, ja. Aber ich glaube, ich kann auch nicht, also weil bei mir ist es, ich bin ein sehr prinzipientreuer Mensch und ich kämpfe da, also Robin kennt das von mir auch, auch im privaten, im normalen Alltag. Also wenn irgendwelche Ungerechtigkeiten passieren, die dann, du als ungerecht empfindest. Die ich als, klar, das sind meine Prinzipien, die ich habe. Und meine Prinzipientreue diktiert mir dann quasi auf, dafür einzustehen. Und das tue ich nicht nur für mich, sondern auch die Leute in meinem Umfeld. Und das dann aber auch mit jeder Vehemenz. Und deswegen kann ich dann häufig auch online nicht davor zurückschrecken. Und das ist natürlich jetzt umso bitterer, dass das so gedreht wurde und so abstruse. Also die Bild hatte zum Beispiel den Artikel gepostet und dann hat die Gegenseite daraus gemacht, David Hein, der Behindertenhasser, aber die Bild denunziert YouTuber Montana Black und sie haben wirklich nur sein Zitat, so wie ich es ja auch gemacht habe. Ich habe ja auch nur sein Zitat gepostet und ne, so das ist so, was ich bei dieser ganzen Debatte nicht verstanden habe. Wie kann man denn nicht sehen, dass man jemanden nicht denunzieren kann, wenn man einfach nur sein Zitat wiederholt. Ne? Und ich habe auch vor allen Dingen nicht verstanden, wie die, wie das immer wieder vorkommen kann, dass die, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was mich mal interessieren würde, weil du redest dich ja gerade ganz schön in Rage, also man merkt auf jeden Fall, dass du emotional sehr verbunden bist noch mit dem Thema. Klar, ist jetzt diese Woche ein großes Thema. Kann ich total verstehen. Ich dachte, meine Welt wäre vorbei, als ich meine Shitstorms hatte, aber sie geht dann auch immer weiter, weil ein Shitstorm geht genauso schnell vorbei, wie er kommt. Also die Leute haben das vergessen. Es sind auch Leute mit einer nicht so hohen Aufmerksamkeitsspanne, die, glaube ich, sich richtig tief verankern in einem Shitstorm. Habe ich das Gefühl. Die aber ich finde auch mein Bild, also mich haben zwei Dinge erschrocken. Einerseits, dass so viele nicht verstanden haben, was die eigentliche Kernaussage war, nämlich dass Sexismus ein großes Problem ist. Wenn die das verstanden hätten, dann hätte es den Shitstorm anders gegeben. Ja. Also klar, es muss so sein. Wenn sich die Realität so vor dir ausrollt, dann ist es einfach so. Ja. Was mich viel mehr interessiert ist, was hast du aus der ganzen Sache für dich mitgenommen, außer dieses Retweeten von Bildern? Also, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass ich glaube, wenn ich jetzt auch zurückblicke, der Ursprungspost von mir ist insofern schon allein deswegen nicht zielführend, weil was erreicht man damit, wenn man dieses Ding einfach postet, außer den Typen an den Pranger zu stellen? Und klar, das dann, also ich muss gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass es so explodiert. Üblicherweise findet sowas dann in meiner Bubble statt. Die Leute sagen dann, blöd, so, aber dass dann plötzlich sich zwei bekriegen auf und zwei Lager bekriegen und das dann von Zeitungen wie der Bild aufgegriffen wird, das ist so groß gemacht worden, das hätte ich nicht gedacht. Und am Ende muss man jetzt sagen, zwei Seiten haben sich bekriegt. Am Ende ist keiner schlauer gefühlt dadurch geworden. Zwei, ich stehe jetzt da und denke so, ja, was war das jetzt eigentlich? Und keiner hat was dadurch gewonnen und das Thema ist gefühlt nicht weiter beleuchtet worden. Also das Ursprungsthema. Sexismus ist nicht weiter beleuchtet. Also bin mir gar nicht so sicher. In dem Moment, wo du das jetzt angeprangert hast und so ein, ich meine, du hast jetzt in den ganzen Diskussionen, die vielleicht untereinander online und auch in Gesprächen stattgefunden haben, gar nicht mitbekommen. Aber vielleicht sehe ich es nochmal anders, weil ich jetzt gerade an so einem Punkt bin, wo ich von allen Seiten belage. Was gerade passiert, es läuft halt alles auf dich, aber ich glaube, diese Shitstorm-Dynamik ist so verlaufen, erst hat sich die eine Seite, nämlich die helle Seite, die Feministenseite oder die Antisexismus-Seite auf ihn gestürzt. Dann stürzte sich die Gegenseite auf die Leute, die das eben angeprangert haben. Die Sexisten haben. Meinst du? Ja, kann man so sagen. Ne? Oder beziehungsweise die es nicht verstanden haben. Und da waren aber dann die Guten irgendwann weg. Auch weil die Gegenseite so extrem laut war, dass die dann irgendwann sich nicht mehr getraut haben, was zu sagen. Und jetzt ist nur noch die an die Montana Black-Seite da. Und das ist, es fehlt die positive Gegenseite. Mir schreiben zwar immer noch Leute, hey David, lass dich nicht runterbekommen, auch im privaten Umfeld, aber es ist auf jeden Fall übermannt, auf jeden Fall jetzt. Deswegen sehe ich, habe ich diesen Blick gerade noch nicht. Und, zu verstehen, ob es bei irgendjemandem vielleicht was bewirkt hat. Bei mir hat es was bewirkt. Oh, das ist schön. Was macht die Meinung von anderen Menschen mit dir? Weil du bist ja eine Person des öffentlichen Lebens und das beeinflusst ja schon, glaube ich, ne? Wenn irgendwas von außen kommt. Eigentlich nicht so viel. Also ich habe, ich bin schon immer jemand gewesen, der deswegen auch so offen und direkt seine Meinung gesagt hat, weil mir gar nicht so wichtig ist, was meine gegen. Also wenn man wegen, ich habe mir mal gesagt, wenn ich was sage und das geht den mag der andere nicht. Ich sage die Sachen ja nur, sage und poste, muss man jetzt ja auch sagen. Hm? Wenn du was sagst und postest. Ja, zum Beispiel. Oder auch hier im Podcast sage oder so. Wenn ich hinter einer Sache stehe und nur dann mache ich ja eigentlich den Mund auf, dann finde ich die gerecht. Und dann ist die für mich in meiner kleinen Welt, ist das eine Sache, zu der ich stehe. Und wenn dann jemand sagt, du bist ein Arschloch, weil du das so siehst, dann ist mir die Meinung egal, weil damit habe ich auch über die Jahre gelernt zu leben. Jemand, der so direkt und offen und auch konfrontativ ist wie ich, der muss dann irgendwann damit umgehen können, dass wenn man, wer austeilt, muss auch einstecken können und es wird immer dann jemanden geben, der deine Meinung auch nicht mag. Das habe ich gelernt und das ist auch gar nicht so schlimm, auch weil meine Online-Persona, ne, jemand, der dann sagt, du bist blöd, weil du hast in einem Post das geschrieben. Nein, der meine Online-Person ist weiß ja gar blöd. Nicht, der weiß ja gar nichts von mir. Nee, ich trenne da gar nicht. Okay, also, es gibt ja Leute, die sagen, David Hein und Behind sind zwei unterschiedliche Personen. Ist bei mir nicht der Fall. Aber ich sage auch, nur weil du ein Video von mir gesehen hast oder einen Podcast gehört hast, weißt du gar nichts über mich. Sondern dafür muss man, Robin oder ihr jetzt auch, wir haben ja schon privat so viel mehr miteinander zu tun gehabt, dass man dann irgendwann eine Einschätzung des Charakters hat. Und wenn dann jemand sagen würde, also wenn ihr jetzt sagen würde, David Hein, nee, der geht gar nicht, dann würde ich mich fragen, okay, was ist mein Problem? Und dann würde mich das verletzen. Mhm. Aber die Meinung, was die online über mich herrscht, die ist mir gar nicht so wichtig. Aber jetzt in so einem Shitstorm und vor allen Dingen, weil ich halt das, ne, in dieses Fettnäpfchen getreten bin und jetzt der Gegenseite Futter gegeben hat, an dem sie sich immer ab sofort, es wird immer... Das wird so krass schnell vergessen. Jede Kritik, die ich jetzt äußern werde, wird immer damit ausgehebelt, weil ich habe das ja gesehen, wo es hieß dann, aber du hast doch vor 7 Jahren bei Giga, naja, wenn die Sachen von vor 7 Jahren ausgraben, wird es einfach sein, eben das Ding jetzt mit dem... Aber was ist, wenn man dir das Schwert ein bisschen stumpf macht? Ist das so schlimm für dich? Wenn da immer was kommt, dann lass die doch. Ich habe das auch gesehen, bei dieser Sexismus-Debatte war das jetzt auch so, ganz viele hatten was ausgegraben und ich habe dann gesagt, die Sache habe ich längst geklärt. Und weil ich ja auch so offen und direkt damit in, zum Beispiel hier im Podcast immer wieder sage, ja, ich schäme mich dafür, dass ich das damals so gemacht habe. Ja, ich habe dadurch gelernt. Finde ich, gibt es da gar nichts, ne? Also man kann, glaube ich, gar nicht besser so eine Sache aufarbeiten, als sie so offen und direkt anzugehen. Vor allem, weil solche Argumente ja auch immer richtig lächerlich sind. Also quasi zu sagen, du hast einfach ein Zitat getweetet, um zu sagen, hey, wie ist das so? Und dann sagen Leute, ja, aber du hast ja auch mal. Also als würde das rechtfertigen, dass es okay ist. Du darfst gar nicht mehr Kritik äußern. Genau, du darfst keine Kritik mehr äußern, weil du hast das auch mal getan. Auch mal was falsch gesagt. Was ja irgendwie, das macht ja nicht die Kritik ungültig, sondern es bestätigt ja eigentlich eher die Kritik. Weil wenn du sagst, so, guck mal, du bist genauso schlimm, weil du das auch gemacht hast oder was anderes gemacht hast, dann sagst du ja, aber beide Sachen sind scheiße. Ja. Ja. Was mich für die Zukunft interessiert, weil ich finde diese Shitstorms, die immer wieder auftauchen in unserer heutigen Zeit, unglaublich anstrengend irgendwie für die Gesellschaft. Weil irgendwann ist jeder immer noch in dieser Position und das hast du in der Politik zuhauf. Keiner hat mehr Bock. Keiner hat mehr Bock, irgendwas zu sagen, weil er Angst hat, was Falsches zu sagen. Und damit entsteht eine Haltung, die keinen Fortschritt irgendwie befeuert, sondern es ist immer eine Haltung aus der Angst heraus. Und wie können wir eine Atmosphäre schaffen, die eigentlich anders ist, die einen Wandel begünstigt. Ich habe auch überlegt, wie hätte ich das schlauer machen können. Und ich hätte, also auf der einen Seite würde ich immer dafür einstehen wollen, sowas anzuprangern, auch Sexismus, auf so einen Alltagssexismus hinzuweisen. Auf der anderen Seite sehe ich, so wie ich es jetzt gemacht habe, ist absolut dämlich. Das hat gar nicht, zu nichts geführt, gefühlt und hat alle nur genervter gemacht. Und das ist ja das, wo wir auch in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen haben. Viele sind, weil es ja auch so Leute gibt, die Feminismus auf eine Weise vertreten, wo alle nur noch abblocken, wo keiner mehr zuhören will. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt genau dasselbe gemacht habe und mich frage, wie könnte man es eigentlich besser machen? Und viele haben für sich entschieden, wir hatten jetzt auf der Bühne einen YouTube-Kollegen von uns, der sagte, er hat sich vor Jahren, weil der war auch mal so wie ich, und hat sich dann aber zurückgezogen, weil er gesagt hat, das ist endlos. Du diskutierst dir den Mund fusselig und am Ende erreichst du nichts. Er hat einfach aufgehört damit. Und ich dachte dann so, wie schade. Eine große Stimme, die wir verloren haben, die für Dinge einsteht. Aber es gibt immer mehr, die sich zurückziehen. Und ich weiß nicht, was der richtige Weg da sein könnte. Aber da komme ich wieder zurück, was ich vorhin meinte. Das ist am Ende, glaube ich, und das siehst du vielleicht jetzt nicht, trotz, also ob es nun richtig oder falsch war, kann man da hinstellen. Aber es gibt einen Diskurs, den du, glaube ich, gar nicht mitbekommst, weil der intern passiert, untereinander. Und auch allein das drüber sprechen und vielleicht auch, dass das eine Lager sagt, das war scheiße, das andere Lager sagt, schafft ein Bewusstsein, und schafft dann auch eine Diskussion miteinander, wo sich man aneinander abreiben kann. Was ist eine Diskussion am Ende, wo man sich am Ende versuchen kann, anzunähern, und ich denke, das wird schon irgendwo passiert sein. Nicht alle werden nur in diesen ganz klaren Lagern verhaftet sein, hey, Sexismus ist richtig, hey, Sexismus ist falsch, sondern durch diese Diskussion untereinander wird auch was entstanden sein. Du hast natürlich nur ganz gefiltert und wahrscheinlich auch durch deinen eigenen Blick Sachen aufgefangen, die extrem negativ waren. Ja. Also in so einer Phase kriegst du natürlich auch noch, ach guck mal, jetzt hat mich schon wieder einer beleidigt. Ja. Aber was vielleicht so am positiven Feedback gekommen ist, ist wabert irgendwo da drunter. Das ist auch das menschliche Gehirn evolutionär bedingt. Also auch in der Position, in der du jetzt gerade bist, tendiert man eher dazu, das Negative wahrzunehmen. Ja. Und in der Rückschau ist es anders. Da tendieren wir als gesunde Menschen eher dazu, das Positive wahrzunehmen. Also wenn du an vergangene Beziehungen denkst, da denkst du ja in den meisten Fällen nicht, oh Gott, war das alles scheiße, sondern je länger es weg ist, desto, ja, war irgendwie ganz okay zu seiner Zeit. Hm. Also ich glaube auch nicht, dass es ein Ist-Sexismus richtig oder Sexismus-Falsch-Ding ist, sondern ich glaube, dass einfach Awareness geschaffen werden. Nein, also er sieht das nicht als sexistisch. Ich glaube, er würde auch unterschreiben, dass Sexismus scheiße ist. Er sagt einfach nur, das ist nicht sexistisch. Und ich glaube, ganz viele andere, die das dann supportet haben, und darauf aufgesprochen, deren Meinung war nicht, ja geil, dass er Frauen mit Hunden vergleicht, sondern eher, ja, ja, ich finde das nicht problematisch, Frauen mit Hunden zu vergleichen. Und da ist das eigentliche Problem. Da ist das eigentliche Problem. Und okay, darauf, im Nachhinein hätte ich jetzt auch darauf nochmal hinweisen müssen. Ich dachte, da bin ich vielleicht auch zu blöde oder zu naiv dafür, ich dachte, das würde klar sein, aber das ist es eben nicht. Und das ist auch wieder das Problem von Social Media, von Netz, von sowas Twitter. Wie Twitter. Du hast nur 280 Zeichen. Genau, ich habe dann einmal so einen Post und dann ist dann, wie gesagt, so ein Biest daraus geworden. Ich habe dann nochmal versucht zu erklären. Das ist ja das, was ich sagte. Ich hätte den posten können, hätte den Raum verlassen können. Aber ich dachte, weil so viele sagten, wie meinst du denn das jetzt? Was ist denn daran das Problem? Habe ich wirklich am Anfang noch versucht, jeder einzelnen Person zu erklären, was ist eigentlich das Problem? Du brauchst ein Team. Und das sehen halt, das sehen dann aber nicht mehr so viele Leute wie diesen Ursprungspost. Und dadurch wird nichts geklärt im Grunde. Aber ich würde sagen, wir kommen davon jetzt weg, weil wir reden schon zu lange darüber. Oder möchtest du noch eine Sache sagen? Ich will euch mal gleich was Persönliches fragen. Bevor wir das machen, haben wir noch mal Hashtag Werbung. Wir wurden nämlich von Sky Ticket, die anderen, die immer wieder bei uns buchen, wurden wir gefragt, ob wir auf das Sky Ticket hinweisen können und gleich noch erwähnen können, dass es jetzt besonders viel Sinn macht, weil Watchmen nämlich gerade läuft. Ja. Und ich persönlich konnte es noch nicht gucken, will das die ganze Zeit, möchte mir da aber ehrlich gesagt ein bisschen Zeit für nehmen, weil ich glaube, das ist so eine Serie, die binge ich dann auch weg und die Zeit habe ich gerade nicht, weil ich nämlich gerade auf Social Media, ich mache Social Media auf und dann schreibt wieder irgendeiner, wow, krass, Leute, dieser Pilot ist der Beste, den ich je gesehen habe. Oder, wow, Folge 5, OMG, also immer nur so Gesichter oder drei Buchstaben zu der jeweiligen Folge, gar nicht mehr. Und ich denke mir nur, was ist denn mit dieser Serie? Was machen die denn da? Also ich mache das anders als du. Ich kann nämlich nicht warten. Und ich habe tatsächlich schon alle aktuellen Folgen geguckt. Jeden Montag kommt immer eine neue. Ihr könnt jetzt die bisher da sind, könnt ihr euch mit dem Sky-Ticket schon angucken. Und dann jeden Montag halt wieder die jeweils neue. Und es ist wirklich gut gemacht. Also es ist halt Superhelden. Ich meine, wer Watchmen kennt, den Comic oder auch den Film, die Geschichte in der Serie ist jetzt eine neue, die geht ein bisschen einen anderen Weg. Hab ich gehört, ja. Aber es geht um Rassismus spielt eine Rolle und um eben dieses Thema der Superhelden, die eigentlich verboten sind, die Polizei, die dann so ein bisschen anfängt, Masken auch anzuziehen und die Polizisten werden eigentlich so ein bisschen Superhelden. Also es macht einfach unglaublich Spaß, es ist richtig düster, ist dieses Superhelden-Thema generell nochmal angefasst, also auch wer Watchmen nicht gesehen hat oder die Comics kennt oder auch das schon gesehen hat, also es ist egal, es ist einfach eine Serie, die muss man, glaube ich, geguckt haben. Naja, ich mochte das ja schon an den Comics, dass ich glaube, Alan Moore hatte das, glaube ich, gemacht und daran fand ich so fantastisch, dass es, eigentlich geht es um Leute in sehr hässlichen, zum Teil sehr bunten Kostümen. Und die Themen sind aber sehr aktuell, ja. sind gehen sehr tief. Und ja, dieses Rassismus-Thema, also es hat schon so einen politischen Einschlag, ja. finde ich, aber halt in so einer, also durch diesen, also durch diese Skurrilität, damit auch Dr. Manhattan und oder so, Rorschach, alles so. Ne? Ja, ja. Generell, es gibt so ein paar übernatürliche Sachen, die in der Serie passieren. Also es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, die Musik genial, visuell sehr ansprechend und die Story Musik auch ist von super. Trent Reznor und Atticus Ross wieder. Die Leute, die auch Nine Inch Nails, eine meiner Lieblingsbands. Also ich bin, werd mir das auf jeden Fall angucken, aber ich glaube, ich möchte mir jetzt gerne die Zeit nehmen, das mal endlich zu schauen vor Weihnachten. Ja. Ihr könnt aber auch beim Sky Ticket, mit dem Sky Ticket noch andere Serien gucken. Du schaust zum Beispiel auch noch Rick and Morty gerade. Rick and Morty ist auch jetzt aktuell wieder dran. Silicon Valley kommt jetzt wieder, das ist auch eine super Serie, kommt jetzt auch wieder. Und natürlich Game of Thrones und Walking Dead und so. Ja. Ist natürlich auch alles inkludiert. Also 4,99 im ersten Monat. Und wenn ihr jetzt zuschlagt, dann bekommt ihr, ich glaube, Robin Blase schreibt jedem Einzelnen ein Danke. Nein. Also man bekommt schon so viel. Ihr müsst einfach auf sky.lästerschwestern.com gehen und dann keinen Brief von Robin. Kriegt ihr keinen Brief, aber ganz viele tolle Serien. Das ist doch auch was. Es war sehr Persönliches und ich weiß nicht, ob ihr darauf antworten möchtet. Am 27.06. nächstes Jahr findet unser Audio- und Podcast-Festival statt. Ja, wir waren ja dieses Jahr, wir waren letztes Jahr. Dieses Jahr war es wirklich klasse. Also, das heißt nicht, dass es letztes Jahr nicht klasse war, aber dieses Jahr war es schöner. Es war, der Ort war cooler. Fandest du das erste Mal in Marzahn nicht so schön? Das war in Marzahn. Ich habe nur Ruinen gesehen. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Aber ich bin ja in Marzahn groß geworden, deswegen wäre es wahrscheinlich ein Heimspiel gewesen. Aber das war wirklich, wirklich gut. Und wir waren auch überrascht, wie viele Leute dieses Mal dabei waren, die uns kannten auch. Ja. Also beim ersten Ding war es ja wirklich so, es waren so drei, haben sich gemeldet und als Felix Lobrecht drüben angefangen hat, die Leute zum Lachen zu bringen, sind ja alle rübergelaufen. Wir waren ja parallel programmiert. Ja, okay. Wir haben aber auch den Fehler gemacht, irgendwie über Barack Obama. Genau, und es war ähnlich, ähnlich depressiv und deep wie jetzt der Talk über Montana Black, da wäre ich jetzt auf dem Festival auch weggelaufen. Wir haben dieses Jahr einfach mehr die Comedy-Stories mitgebracht und das hat gut funktioniert. Ja, wollte ich sagen, ne? Das war eine riesen Crowd und ich fand die Location oder finde die Location gut und am 27.06. 2020 findet das wieder auf dieser Insel statt. Boah, das toll. Ist limitiert, leider so ein bisschen vom Platz, da passen 2.500, vielleicht 2.700 drauf. Sind aber wir auch wieder dabei? Das wäre die Frage. Das wäre die Frage. Wenn ihr dieses Jahr mehr Foodtrucks habt. Ja. Wir mussten Leute verhungern. Wir haben eine Stunde angestanden für einen Döner. Also, Das war wirklich ein ganz großes Learning. Für uns ist es ja am Ende so, wir machen eine riesen Gartenparty und es kommen 2.500 Leute. Ja. Ne? Und das war wirklich so ein Punkt, den haben wir ganz schlecht eingeschätzt und den konnten wir auch nicht einschätzen, weil die Leute einfach mal von fucking 11 Uhr bis um 11 Uhr abends geblieben sind. Die waren 12 Stunden da und haben da gesessen und zugehört und die haben dementsprechend Hunger und die Foodtrucks haben uns gesagt, es wurde viermal so viel gegessen wie auf einem normalen Festival pro Zuschauer gemessen. Ja. Und dieses Jahr wird es auf jeden Fall, das wird ein Schlemmer-Buffet. Eigentlich wird es ein Schlemmer-Buffet und nebenbei ist der Podcast. Das Food-Festival mit Audio-Unterhaltung. Und wenn ihr euch jetzt gerade angesprochen fühlt von der großartigen Beschreibung von Davids Version des Auf-die-Ohren-Festivals. Food-Festivals. Genau. Wenn ihr Schlemmerratten seid, dann auch bestefreundinnen.de, da gibt es gerade ein Weihnachtsspezial, super günstige Karten. Und das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn man mal wieder was verschenken möchte, mit einem Erlebnis gekoppelt. Weil das kann man auch in die so eine Karte kann man schön in mein Buch reinlegen. Mhm. Ah ja, das würde ich empfehlen. Tada, Hashtag Werbung. Hast du ein neues Buch? Nee, ich habe immer noch das alte Buch, aber ein neues, ich schreibe keins mehr. Ich bin ja so schon am Ende. Ich möchte nicht, wir reden das ja ist gleich, ein schönes Kombi-Geschenk. Wir reden ja gleich in eurem Podcast, der dann nächste Woche erscheint. Deswegen müsst ihr darauf noch ein bisschen warten leider. Aber nächste Woche kommt ein Podcast, wo wir dann darüber reden, dass wir alle am Ende sind und völlig fertig und über das Thema Müßiggang. Jetzt haben wir aber noch zwei Überschriften, die so ein bisschen skurriler waren. Ja, und zwar in Russland. Hat jemand, der Leuten helfen wollte, über die Grenze zu kommen, quasi ein Schleuser, hat Leuten Geld abgenommen, um sie über die Grenze rüberzukriegen. Leute haben ihm viel Geld gezahlt, um über die Grenze rüberzukommen. Stellt sich nur raus, er hat innerhalb von Russland 10 Kilometer von der Grenze von Finnland eine Fake-Grenze gebaut und hat die Leute von Russland nach Russland geschleust. Geil. Oh Gott, oh Gott. Er hat es wenigstens geschafft, eine Mauer zu bauen, im Gegensatz zu Trump. Ja, Ja, vielleicht sollte er den anheuern. Wie groß war denn dieses Grenzstück, was er geschaffen hat? So 3 Meter lang, so, hey, kann ich da nicht außen rumlaufen? Nein, nein, nein. Oder das war einfach so ein riesen Greenscreen, wo er es einfach drauf projiziert hat. Ich habe mich auch gefragt, wie sie das gemacht haben, aber die Überschrift fand ich sehr, sehr, sehr traurig, dass Leute dem Geld geben müssen dafür und dann reingelegt werden. Ja. Das ist wirklich nochmal Schleuser 2.0. Das ist eine richtig schöne Geschäftsidee. Ja. Und die andere Überschrift, die ich diese Woche gelesen habe, Telefonica muss einem Mann 225.000 Euro in Handyguthaben auszahlen. Der wechselt nicht so schnell den Anbieter. Weil. Das ist eine gute Story. Es ist super. Die hatten wohl mal so eine Prepaid-Karte, so eine Easy-Money-Prepaid-Karte, wo du pro Anruf 2 Cent gutgeschrieben bekommst. Oh, wow. Und was hat der Mann gemacht? Er hat sich 508 Prepaid-Karten gekauft und eine Wahlwiederholungs-App runtergeladen und hat sich die ganze Zeit selbst gegenseitig angerufen, bis irgendwie über 1 Million Anrufe da zusammengekommen sind. Wow, nicht schlecht. Und dann, die Dedication, die manche Leute haben, das ist einfach nur Wahnsinn. Das Ding ist, diese Easy-Money-Prepaid-Karten, was weiß ich, die sind wohl so begehrt, dass die auf eBay für 500 Euro gehandelt werden, weil das wohl andere Leute schon versucht haben in der Vergangenheit und er hat es halt jetzt irgendwie in einer sehr großen Skala gemacht. Und dann haben sie ihm die Verträge gekündigt und wollten ihm das Geld nicht auszahlen. Jetzt hat er vor Gericht geklagt und hat jetzt schon in der zweiten Instanz nochmal Recht bekommen. Und sie müssen ihm jetzt 225.000 Euro auszahlen, weil sie sagen ja, im Vertrag stand nicht drin, dass du das nicht machen darfst. Also sucht der Mann einen Job. Aber kann der das Handyguthaben auch auszahlen in irgendeiner Form? Kann er damit bezahlen oder muss er telefonieren jetzt? Du kannst ja über das Handyguthaben kannst du ja ganz oft Sachen abrechnen. Vielleicht kannst du jetzt auch, kannst ja ganz oft irgendwie so bei so Online-Sachen auch mit Handyrechnung zahlen. Perfekt. Also vielleicht geht's darüber, ich weiß es nicht. Aber ist das wirklich, sonst kann er einfach sein Leben lang Telefonsex haben. Sonst ist das wie Bitcoin irgendwie am Ende. Ich habe auch richtig viel Guthaben auf meiner Prepaid-Karte. Wir haben noch ein ganz kleines Thema und zwar, weil wir beim Thema Frauen und Hunde ja heute schon waren, haben wir es war ein Aufreger, der auch bei uns im Reddit-Forum zu einer Spaltung der Community führte. Ja. Mhm. Es gibt eine Streamerin in den USA, die heißt Alinity und die ist immer wieder aufgefallen, weil sie ihre Tiere vor laufender Kamera misshandelt. Also es gibt ein Video, das ist irgendwie... Ist das die Twitch, die man in den Katzen wirft? Genau, die Katze nach hinten wirft. Mhm. Und die hat auch in einem anderen Video hat sie ihre Katze mit Wodka gefüttert. Ach ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Also sie hat ihre Katze nach hinten geschmissen, sie hat sie mit Wodka gefüttert und jetzt, sie hat aber noch Hunde. Ja. Jetzt, sind, sie die, jetzt sind die Hunde dran. Alkoholiker, mein Waschbär, ja. Wo ist mein Waschbär? Im Livestream mein Waschbär auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, wir machen uns lustig über Waschbären, das geht auch nicht. Also, der arme Waschbär. Der Waschbär-Shitstorm, ich sehe ihn kommen. Was ist mit den Hunden gewesen? Ja, also sie hat, generell ist sie viel in der Kritik, weil sie, vor der Kamera gerne mal so ein bisschen leicht bekleidet sitzt. Es gab mal so einen anderen Shitstorm, wo sie irgendwie ein Foto von ihrem Schritt gemacht hat, live auf dem Livestream und so weiter. Also sie macht auch in engen Klamotten dann gerne mal Sport oder regelt sich. Gibt viele, die sie dafür kritisieren. Dass sie sauberen Sport einfach sozusagen ihre Weiblichkeit lebt. Und diese Woche mit ihrer Weiblichkeit auf Twitch Geld verdient. Ganz kurz, ich habe dich, glaube ich, gesehen und hast du ja vorhin dieses Beispiel mit der Autowerbung und der Frau und Sexismus. Ja. Und jetzt entscheidet sich hier eine Frau selbstständig, ihren Körper zu präsentieren und damit dann Geld zu verdienen auf eine Art und Weise, die man jetzt kritisieren kann. Aber am Ende ist es doch auch was, wo derjenige das selbst entscheiden kann. Genau, das sagt ja. Weißt du, wer Alinity ganz viel kritisiert? Montana Black. ohne Scheiß. Wirklich. Also weil er, Montana Black halt findet das ungerecht. Jetzt reden wir schon wieder über den. Ja, aber ich mach's ganz kurz. Dann lass mich drüber reden, dann wird's kürzer. Okay, ja. Montana Black wird gerne mal, es ist schon öfters vorgekommen, gebannt von Twitch wegen irgendwelchen Aktionen, die halt nicht laut Twitch erlaubt sind. Und dann regt er sich gerne darüber auf, dass aber ja jemand wie Alinity oder andere Frauen, die halt in knapper Oberweite streamen. Sogenannte Boobie-Streamer, so werden die dann genannt. Und die sind ja eigentlich nicht erlaubt. Genau, also Twitch sagt auch eigentlich, dass du quasi... Warum nicht? Also du darfst auch als Mann eigentlich nicht oben ohne streamen. Also da sind sie schon sehr gleichberechtigend oder in Boxershorts oder sowas. Und gleichzeitig darfst du als Frau halt auch nicht irgendwie viel Ausschnitt zeigen, theoretisch. Sie wollen sich da, glaube ich, einfach auch absichern in diese Richtung. Ich glaube auch, weil es wahrscheinlich für Advertiser... Damit's nicht Twitch Hub irgendwann. Genau, sie haben, glaube ich, eher Angst, dass es halt so in Softcore-Pornografie ausartet und das wäre halt für die Advertiser dann wahrscheinlich eher ein Problem. Mhm. Und damit hat das was zu tun, aber dafür wird dann gerne viel kritisiert. Genau. Und jetzt gab es halt den Fall, dass sie auch mal gerne so ein bisschen Yoga gemacht oder sowas im Stream und sie hat 2 Hunde und einer dieser Hunde während sie in so einer Yoga-Pose ist, wo quasi ihr Hintern nach oben ragt, kommt dieser Hund und rammt, also wirklich rammt. Also seine Füße heben sich vom Boden ab. Seine Schnauze in ihren Schritt. Nice. Und steckt dann da aber auch eine Zeit drin. Ja. Und sie, und das ist Kritik, die dann aufkam, sie lässt es zu. Sie lässt es quasi zu, sie bestraft den Hund auch nicht, also sie schimpft nicht mit ihm. Sie fällt dann auch irgendwann zu Boden und dann fängt er an, sie zu rammeln. Genau. Und das ist ein anderes Video gewesen. Weil das ist ein anderes Video sogar. Denn, okay. Denn Leute, das kam dann auf, dass schon mal Leute haben sich haben die auf Twitter, die haben Peter angeschrieben. Also nicht den Peter, sondern die für wen die, jetzt? Die Tierschutzorganisation. Haben sie angeschrieben und haben dann gesagt, so guck mal, die hat offenbar ihren Hund abgerichtet. Und dann ist ein Video aufgetaucht, 3 Minuten 50, wo nur Leute zusammengeschnitten haben, all die Situationen, wo dieser Hund immer wieder in diesen Schritt geht. Also das Video geht fast 4 Minuten. Ich glaube nicht, dass man seinen Hund dafür abrichten muss. Das ist das Ding, was im Forum dann aufkam. Leute sagten, die einen sagten, das ist doch ganz normal. Das macht mein Hund auch immer die ganze Zeit. Und wieder andere sagten, nein, das wirkt wie Verhalten, auch weil sie keinen richtigen Bestrafungsmechanismus hat. Also wo sie dann nicht sagt, so, geh mal weg, sondern durch so Kichern würde sie dem Hund signalisieren und das wäre Tierquälerei. Und jetzt möchte ich, habt ihr Hunde? Könnt ihr das bestätigen? Meine Eltern haben einen Hund. Da kriegt Doggy Style nochmal einen ganz anderen Geschmack irgendwie. Also der ist leider sehr, sehr klein, aber ich habe schon oft erlebt, dass Hunde ganz Dominanzverhalten von Hunden. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten als Kinder hatten wir 2 Golden Retriever und die waren die ganze Zeit am Schlabbern. Also 2 männliche Golden Retriever, die haben sich auch die ganze Zeit gegenseitig gerammelt, einfach nur, weil das halt Dominanz ist, so von wegen der eine. Wer weiß, halt, ob was bei denen noch so war. Oder ja. Die haben einfach eine homoerotische Hunde-Ehe geführt. Genau, aber auch okay. also auch unsere Beine und so weiter, die sind schon mal an einem hochgesprungen. Aber trotzdem ist es eine Erziehungssache. Also du kannst es abtrainieren auf jeden Fall. Nee, ich mach das nicht. Hey, das geht zählt. Ja. Aber ich glaube bei ihr, also ich glaube, wenn das jetzt so für sich alleine stehen würde, wäre das was anderes. Ich glaube, dadurch, dass er halt mit den Katzen in der Vergangenheit schon dieses Problem war, dass sie die halt rumschmeißt und den Wodka füttert, dass natürlich dann sofort die Leute kommen und sagen, so, du kannst ja jetzt nicht deinen Hund irgendwie sowas machen lassen. Aber hier hätte Montana Black geraten, den Hund doch an die kurze Leine zu nehmen. Mhm. Wir haben noch ein Thema und zwar weg von den Hunden. Wir haben noch einen Streamer, ist irgendwie sehr streamerlastig dieses Mal. Namens Doggy Style. Genau, nee, Asmon Gold, das ist so einer der größten WoW-Klassik-Streamer aktuell, kommt gerne World of Warcraft. Für mich, Jakob, muss man ja immer übersetzen. Ich habe eine Zeit lang sogar geguckt, ein bisschen. Ich fand ihn immer ein bisschen. Oh, können wir bitte aufhören mit diesem nerdigen? Ich habe den. Nicht dir darf ich es alles sagen. Es gibt nichts Langweiligeres als Computerspiele. Also, sorry, dass ich das mal an der Stelle sagen muss. Ich weiß, viele hassen mich dafür. Aber was noch langweiliger ist als Computerspielen, ist, jemandem dabei zuzugucken und noch langweiliger ist, die Reaktion von Leuten zu sehen, die anderen dabei zugucken. Das sagst du, aber du bist ganz tief im YouTube-Geschäft drin. Aber wir haben hier den Beweis, dass das zumindest finanziell nicht langweilig ist. Und zwar der Asmon Gold, der hat jetzt Leute angestellt, die vorher seine Inhalte illegal runtergerippt haben. Und zwar hat YouTube auch da irgendwie wieder was verändert. Und so Re-Uploads werden jetzt nicht mehr so gut monetarisiert oder gar nicht mehr monetarisiert, beziehungsweise man hat auch selber die Kontrolle jetzt noch einfacher als Creator zu sagen, mach mal nicht. Und was halt üblicherweise passiert ist, so in so einem Stream, ne, wenn der dann zockt, macht er das halt nicht 15 Minuten, sondern 10 Stunden. Ja. Mhm. Und in diesen 10 Stunden passieren immer wieder so Situationen, wo dann andere hingehen und das rausschneiden. So Highlights. Und es gibt viele Streamer, die das verurteilen, weil sie sagen, hey, das ist mein Content und die Person verdient da gerade Geld. Und es gibt andere, die sagen, hey, Gott sei Dank kümmert sich da jemand drum, weil ich möchte nicht aus meinen 10 Stunden dann nochmal 3 Sachen zusammensuchen. Aber was jetzt herauskam durch dieses Ding, ist, weil Asmon Gold gesagt hat, oder beziehungsweise weil YouTube gesagt hat, wir erschweren das den Leuten, diesen Content zu stehlen, ist Asmon Gold auf seine Leute zugegangen. Nee, andersrum, die sind auf ihn zugegangen. Ach so, ja, stimmt. Die haben ihm geschrieben, meinen so, hey, ich habe bisher pro Monat $27.000 verdient mit deinen Reuploads. Ja. Dann hat er ihm wohl einen Screenshot gezeigt und einen Monat später, als sie dann am Reden waren, waren es irgendwie schon $32.000 pro Monat. Wow. Ein Typ einfach nur mit dem illegal runtergerippten Content aus seinen Streams und die Einnahmequelle ist halt weg. Und dann haben sie ihm halt angeschrieben und meinen so, hey, können wir irgendwas offiziell für dich machen? So, ich habe mich jetzt über Jahre irgendwie an dir bereichert und jetzt geht's nicht mehr. Und dann hat er wohl gesagt, ja klar, ich stelle euch ein, wir machen einen offiziellen Kanal und dann kriegt, also mega fair irgendwie, weil er halt dann auch meinte, Das würde seinen Stream ja auch bereichern, weil natürlich ganz viele Leute würden über diese Clips klar auf ihn überhaupt erst aufmerksam ja werden. Er hat ja keine Zeit, die selber zu moderieren oder irgendwie geile Highlights zu schneiden. Das ist hier ja hierzulande, ich glaube, tatsächlich wieder der Name fällt, aber Montana Black ist, glaube ich, auch da einer der größten. Unge ist einer der größten. Ja, genau. Unge hat ja, dadurch, dass er inzwischen auf YouTube streamt, werden die Sachen auch direkt auf YouTube bei ihm quasi ja veröffentlicht. Aber Unge hat das eine Zeit lang auch selbst gemacht. Montana Black hat, glaube ich, also der Kanal, auf dem das immer veröffentlicht wird, heißt, glaube ich, Richtiger Kevin. Und wir fragen uns seit Anfang an, noch die Crew, ist er das selbst, machen das andere? Aber der wird, das ist natürlich genau dasselbe Prinzip. Da werden Montana Blacks Real Talks werden dann halt von anderen veröffentlicht. Und da ist halt für mich auch immer die Frage, wird das geduldet? Gibt es dann einen... Ich glaube ja, ich glaube, der ist mit denen irgendwie in Verbindung. Aber ist das bei euch schon mal passiert? Ist der Podcast schon mal... Wir hatten das nämlich mal, dass Lästerschwestern ist hochgeladen worden. Mit einer neuen Werbung. Auf YouTube. Auf YouTube, ja? Und auch monetarisiert. Und ganz viele, die uns halt kennen, haben natürlich auch auf YouTube nach dem Podcast gesucht und haben ihn da auch gefunden. Ich glaube, die hatten mehrere tausend Views. Ich glaube, bei uns ist es so, dass wenig Leute auf YouTube sind. Das sind alles Hardcore-Podcasts. Ja. Ja, wir haben ein paar Folgen, wir haben auch nicht alle Folgen, wir haben eine Zeit lang auch auf YouTube die Folgen veröffentlicht und dann aber nicht mehr. Aber muss ich mal gucken. Ich habe irgendwann mal irgendwas anderes gesehen, wo ich dachte... Ein Fake-Instagram-Account war mal am Start. Ja, genau, aber ja, nee. Das war's schon. Wir sind einfach... Ich glaube, das ist im Podcast-Game noch nicht... es ist schwieriger, ne? Ihr seid ja als YouTuber, da ist es einfacher, die Conversion dazu zu machen, dass sie sagen, wir probieren das mal. Aber im Podcast-Game das Ganze hochladen, da müsste ja auch jemand dann... Überprüft es ja meistens auch jemand. Ich will noch ganz kurz einwerfen, wir hatten ja vorletzte Woche über das Thema Vernetzung gesprochen und hatten ja auch gesagt, dass es einen exklusiven Podcast noch geben wird. Auf den möchten wir jetzt gerne an der Stelle nochmal hinweisen. Den exklusiven Podcast gibt es jetzt bei Robin auf dem LinkedIn-Profil. Das heißt, macht euch gerne alle ein LinkedIn-Profil, legt euch eins an und dann könnt ihr da hören, weil da haben wir nochmal ausgeführt unsere Geschichten und haben generell eure Fragen beantwortet. Da hatten ja viele uns auch ein paar Sachen geschrieben. Wir haben noch ein bisschen was erzählt. Also tatsächlich, ich glaube, wir haben noch mal fast eine Stunde über das Thema gesprochen. Genau, also entweder den Link in der Beschreibung klicken oder einfach bei LinkedIn direkt Account anlegen. Euch vernetzen mit mir, mit ganz vielen anderen Leuten, die Karriere jumpstarten und den Podcast hören. Boom. Okay, ich glaube, damit sind wir durch. Ich will euch was Wichtiges gleich fragen. Mhm. In dem anderen Podcast. Das macht den anderen Podcast, den könnt ihr nächste Woche hören. Und wenn ihr jetzt noch mehr Bock auf Podcasts habt. Ich bin gespannt, wie die Frage wohl lautet. Ja, ich bin auch so gespannt. Wenn ihr jetzt nächste Woche mehr Bock auf Podcasts habt, dann hört euch den exklusiven LinkedIn-Podcast an. Wir sehen uns. Und hören uns gleich auf Beste Freundinnen. Genau, nächste Woche. Ja. Bei den besten Freundinnen. Bis denn. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.